Kapitel 19. Pascha Angelina und die Arbeitsreservenmobilmachungsbereitschaft ist nicht nur für die Rüstungsbetriebe erforderlich, sondern auch für die ganze Industrie. Im Krieg wird die gesamte Industrie zur Rüstungsindustrie. Stalin 1940, berichtet von Generaloberst B.L. Vannikow, Fragen der Geschichte 1969, Nummer L, S128, 1. Das ganze Land kannte Pascha Angelina. Pascha Angelina lächelte von den Titelseiten der Zeitungen und Zeitschriften. Nein, sie war keine Schauspielerin. Pascha Angelina war der erste weibliche Traktorist und Brigadier der ersten Frauentraktoristenbrigade. Nicht nur durch Arbeitseifer, auch durch Weisheit tat sie sich hervor. Scharenweise folgten die Journalisten ihrem Traktor, und mehr als einmal machten die von ihr geäußerten Gedanken Schlagzeilen auf den Titelseiten der großen Zeitungen: Wir müssen besser arbeiten müssen wir, arbeiten müssen wir besser, und so weiter. Aber wahren Ruhm erlangte Pascha Angelina am Vorabend des Krieges, als die zur Nomenklatur aufgerückte Traktoristin eine neue Losung unter die Massen brachte: 100.000 KameradInnen auf die Traktoren. Ich weiß nicht, ob Pascha von selber darauf gekommen war oder ob es ihr jemand zuflierte, die sowjetische Presse jedenfalls griff die Losung auf, verlieh ihr Nachdruck, und der Aufruf dröhnte durch das ganze Land von den großen und den kleinen Tribünen, in Zeitungsstimmen und aus Millionen von Lautsprechern. Der Ruf wurde vernommen, und binnen kurzer Zeit hatte man in der Sowjetunion nicht 100.000, sondern 224.000 TraktoristInnen angelernt. Der große Vaterländische Krieg 1941 bis 1945. Enzyklopädie, S49, hier muss ich betonen, dass die Rede von friedlichen Traktoren ist, die die endlosen Felder unseres unermesslich großen Heimatlandes pflügen. Möge unsere große Heimat wie ein Garten im Frühling erblühen, mögen über ihre fruchtbaren Felder friedlich die Traktoren brummen, liebevollen weiblichen Händen untertan. Wir aber wollen jetzt einmal an die Männer denken. Wenn 200.000 KameradInnen voller Zuversicht die Plätze an den Hebeln der Traktoren in der Landwirtschaft eingenommen und damit 200.000 männliche Traktoristen verdrängt haben, was fangen dann die armen Männer an? Seien Sie unbesorgt wegen der Männer. Um die Männer kümmerte sich bereits der Generalstab. Es hatte sich, aus purem Zufall natürlich, so ergeben, dass Pascha Angelinas Aufruf an die Frauen zeitlich genau mit dem Beginn der heimlichen Mobilmachung der Roten Armee zusammenfiel, die in diesem Augenblick 100.000 und später noch einmal dringend 100.000 erfahrene Traktoristen für ihre Panzer, Artilleriezugmaschinen und die schweren Pioniermaschinen brauchte. Die von der Roten Armee in den Jahren 1939 und 1940 geführten Befreiungsfeldzüge dienten nicht nur der Schaffung geeigneter Brückenköpfe für die Eroberung Europas, sie waren nicht nur eine Überprüfung der Theorien und Pläne unter möglichst kriegsnahen Bedingungen, die Befreiungsfeldzüge und die kleinen Kriege wurden auch zur Tarnung der großen Mobilmachung genutzt. Heute wird zum Beispiel Polen befreit, dafür werden in dem einen sowjetischen Dorf 3 Traktoristen eingezogen, und in einem anderen sind es 5. Es gab sogar einen Film darüber, die Traktoristen mit einer Demonstration der Kampfstärke des Panzers BT-7. Dann ist der Feldzug siegreich beendet, doch die Traktoristen kehren nicht in ihre Dörfer zurück, sie bleiben in der Roten Armee. Ihren Platz an den Hebeln der Traktoren in der Landwirtschaft haben die KameradInnen eingenommen. Morgen befreien wir Finnland und wieder wird hier ein Dutzend Traktoristen weg 225 geholt und dort ein anderes Dutzend, und ihre Plätze nehmen die umsichtigen KameradInnen ein. Auf diese Weise waren nach und nach unmerklich 200.000 KameradInnen in das Joch dieser friedlichen Arbeit eingespannt worden, die damit die kräftigen, erfahrenen männlichen Traktoristen für wichtigere Aufgaben freisetzten. Zweiter Pascha Angelina aber fand NachahmerInnen. So erfuhr die Erstauntie-Welt von der ersten Frauenlokomotivbrigade. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass die Sowjetfrau nicht schlechter als ein Mannsbild die Kohle in die Feuerung einer Lokomotive zu werfen verstand. Auch bei der Torfgewinnung plumpsten die sowjetischen Frauen nicht mit der Nase in den Dreck. Und wie sich zeigte, war die Sowjetfrau sogar beim Bau der Eisenbahnstrecken, die aus unbegreiflichen Gründen zu den Westgrenzen geführt wurden, nicht nur imstande, Schwellen zu schleppen, sondern auch Schienen. Natürlich hatten sie zu Dutzenden an einer Schiene zu zerren. Aber das macht nichts. Sie schaffen es schon. Generaloberst des Artilleriepionierdienstes B.L. Wannikow, damals Volkskommissar für die Rüstungsindustrie und Mitglied des Zentralkomitees der Partei, bezeugt es, Anfang 1940 stellten die Frauen 41% aller Arbeiter und Angestellten in der Industrie. Sie beherrschten schnell die Fertigungsweisen in den verantwortungsvollsten und kompliziertesten Produktionsbereichen, und bei vielen Arbeitsgängen erwiesen sie sich geschickter als die Männer. Fragen der Geschichte 1969, Nummer L, S128, dasselbe bestätigten Marschall der Sowjetunion D.F. Ustinow, im Namen des Sieges, S107, und Marschall der Sowjetunion S.K. Kurkotkin, die rückwärtigen Dienste der sowjetischen Streitkräfte im Großen Vaterländischen Krieg 1941 bis 1945, S23. Mich wunderte allerdings, warum hohe militärische Führer dies für den Anfang des Jahres 1940 erwähnen. Hätte es nicht Anfang 1941 interessanter oder noch besser in der Mitte des Jahres 1941 ausgesehen? 226 Doch darüber schweigt man sich aus. Der Prozess verlief in einer ansteigenden Kurve. Und wenn man diese Zahlen für den Augenblick des deutschen Angriffs veröffentlichte, würde unweigerlich die Frage folgen, aber womit waren dann die sowjetischen Männer beschäftigt, wo waren sie geblieben? Dritter wird man indessen weit kommen, wenn man sich nur auf die Frauen und ihren Enthusiasmus stützt. Ist es nicht an der Zeit für den Genossen Stalin, auch die Jugend einzuspannen? Es war soweit. In den Museen zeigt man den Besuchern Bilder aus dem Krieg, ein schmächtiger Junge steht an einer riesigen Werkbank. Er dreht Geschützgranaten, will die Norm übererfüllen. Damit die Hände an die Hebel reichen, hat man fürsorglich zwei Granatkisten unter seine Füße gestellt. Nein, diese Begeisterung. Was für ein Patriotismus. Den Museumsbesuchern wird allerdings nicht erzählt, dass man diese Halbwüchsigen zwangsweise zu Hunderttausenden und Millionen vor dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion in die Rüstungsbetriebe gesteckt hatte. Nehmen wir die Pravda vom 3. Oktober 1940 zur Hand, dann lesen wir auf der ersten Seite die erstaunliche Nachricht von der Einführung des Schulgeldes für die höheren Klassen der allgemeinbildenden Schulen und für das Studium an den Hochschulen. Die Begründung, in Anbetracht des gestiegenen Wohlstandes der Werktätigen. Es sind gesalzene Gebühren. Das ist das wahre Gesicht der Arbeiter- und Bauernmacht. Der Sinn der Einführung eines Schulgeldes wird klar, wenn man auf derselben Seite den Erlass über die staatlichen Arbeits-, Kraft-, Reserven der UdSSR liest. Aufgrund dieses Erlasses wird in der UdSSR die Hauptverwaltung für die Arbeitsreserven eingerichtet. Sie kontrolliert zunächst 1551 Ausbildungsstätten und ist unmittelbar dem 227. Regierungschef, das heißt Molotow, und ab Mai 1941 Stalin persönlich unterstellt. Die Anzahl der Ausbildungsstätten soll noch erhöht werden. Die Aufnahme in die Ausbildungsstätten erfolgt zwangsweise wie die Einberufung zum Militär. Das Aufnahmealter beträgt 14 Jahre. Die Ausbildung erfolgt in Verbindung mit der Erfüllung der Produktionsnormen. Die Flucht aus den Arbeitsreserven hat das volle Strafmaß an romantischen Plätzen für die Jugend zur Folge. Die Dienstordnung in den Arbeitsreserven entspricht der Kasernen- bzw. Gefängnisordnung. Die Ausbildungszeit beträgt bis zu 2 Jahren. Die Produktionsnormen sind fast dieselben wie für die Erwachsenen. Gewiss, der Staat versorgt in der Ausbildungszeit die Schüler mit kostenloser Kleidung und Verpflegung, Und das wird als Beweis der Fürsorge von Partei und Regierung für die heranwachsende Generation dargestellt. Mir stiegen fast Tränen der Rührung in die Augen. Doch dann fiel mir ein, dass unser lieber Staat auch die Häftlinge in den Gefängnissen mit kostenloser Kleidung und Verpflegung versieht. Fürsorglich war er fürwahr, der Genosse Stalin. Kreml-Historiker schwärmen nostalgisch von jenen glorreichen Zeiten, von besonderer Bedeutung war die Mobilisierungsform der Heranziehung von Knaben und Mädchen zur Ausbildung in den Arbeitsreserven im Gegensatz zum Prinzip des freiwilligen Eintritts. Der große Vaterländisch-CHE-Krieg 1941 bis 1945. Enzyklopädie, S729, ach, wie wunderbar ist doch die Zwangsarbeit. Wie wird der junge Proletarier diese rührende Fürsorge seines Heimatlandes entgelten? Der Erlass hat auch dies vorgesehen, nach Abschluss der Ausbildung ist der Arbeiter zu einer vierjährigen Arbeitszeit in seinem Betrieb ohne das Recht auf freie Wahl des Arbeitsplatzes, Berufes und der Arbeitsbedingungen verpflichtet. Schon die erste Mobilisierung für die Arbeitsreserven hatte einen Millionenfang eingebracht, und die Berechnung zielte auf weitere Millionen. Die zwangsweise Mobilisierung der Halbwüchsigen für die 228 Industrie bedeutete die Mobilmachung der Industrie, ihre Umstellung auf Kriegswirtschaft und die Unterstellung unter Kriegsgesetze. Im Oktober 1940 war der Plan Barbarossa noch nicht unterzeichnet. Noch war Hitler nicht zum Krieg gegen Stalin entschlossen. Aber Stalin hatte seine Entscheidung schon getroffen. Vierter, der Erlass über die Einführung von Schulgeld und Studiengebühren an den Hochschulen hatte zum Ziel, mehr junge Leute auf die Straße zu setzen. Die höchsten Gebühren wurden für solche Lehranstalten vorgesehen, die die kriegsunwichtigen Musiker, Schauspieler und Künstler ausbildeten. Die Gebühren vertrieben die Schüler und Studenten aus den Unterrichtsräumen, und die Arbeitsreserven schlangen diese Jugend durch die gefräßigen Tore der Rüstungsbetriebe in sich hinein. Die Einführung des Systems der Arbeitsreserven diente nicht bloß der Vorbereitung eines großen Krieges. Sie war Teil der Vorbereitung für einen großen Befreiungskrieg auf dem Territorium des Gegners. Die Arbeitsreserven wurden in der Flugzeug-, Artillerie- und Panzerproduktion und in vielen anderen Bereichen der Industrie eingesetzt. Hier sei nur ein Beispiel angeführt, wie die sowjetische Führung im Kriegsfall die für das Eisenbahntransportwesen mobilisierte Jugend zu verwenden gedachte. Wir wissen bereits, dass sich die sowjetischen Eisenbahntruppen vor dem Krieg nicht auf die Zerstörung der eigenen Schienenwege im Rahmen von Verteidigungsoperationen vorbereiteten, sondern auf die Instandsetzung der Gleisanlagen des Gegners und deren Umspurung auf die breitere sowjetische Norm unmittelbar hinter den angreifenden Einheiten und Verbänden der Roten Armee. Marschall der Sowjetunion S.K. Kurkotkin bestätigt, dass nach den Berechnungen der sowjetischen Führung, und dort war alles berechnet, die gleichzeitige Instandsetzung von 19 westlichen 229 Eisenbahnstrecken den intensiven Einsatz von 257.000 sowjetischen Eisenbahnpionieren erfordert hätte. Die sowjetische Führung hatte beschlossen, für diese Arbeiten 170.000 Soldaten bereitzustellen, während die fehlenden 87.000 Arbeitskräfte durch die Arbeit von Spezialabteilungen aus den Arbeitsreserven in einer Stärke von 100.000 Mann aufgefüllt werden sollten. Eine gute Idee? Hitler hat durch seinen Angriff die Realisierung dieser guten Ideen der sowjetischen Marschälle verhindert. Schienenwege auf befreiten Territorien mussten 1941 nicht instand gesetzt werden.